よね。 OK、なるほど、Es wird Zeit, mehr du schießt. Pumpen die Hood, bisschen Cut for the Wheel. Machen Hits und die feiert uns böse. Macht euch mal locker, werdet nicht nervös. Ich weiß, verteile Orbel mal so wie Pakete. Keiner rede, nicht so viel in meiner Gegend. Keine Regeln auf der Straße, greif ich an, hol den Ball. Schienbein ist da, Street Life, Motherfucker. Der Meru nimmt alle Hops. All seine Songs kennen all diese Cops. 24 Zoll, je Klasse nimmt schwarz. Ich hab's euch gesagt, mit Flows und getan. Man dribbelt und dribbelt, wie sie dann das ganze spielen. Wird's nicht zu viel, ich mach's aus Prinzip. Gekickt auf der Street, gerappt auf dem Beat. Mein Name ist bekannt, so wie der von Zinedine. Wie sie der Antonel dich und zeigt dabei. Olle, olle. Wie wieder ein Dribbel durch an ihm vorbei. Olle, olle. Auf den Beats, Kadre de Weed, Brado kommt von Zersig bis Kiez. Alles echt, was ich sage. Check mal die Lage, rüstet sein ist war und bleib für immer Straße, du redest. Lieber Kilos, Kokain, Sama, Dope am Deal, kannst du Nase ziehen. Geh und spritz ein Dammer weiter mit dem Griff und sitzt das Zero in deinem Blut, bist du mehr als begift. Also, rede gar nicht lieber Tijara, Para, ich baller und Jalla, du schnell wie Nifi, siebener Kalasch. Aber du, babbelst und babbelst ohne einen Plan. Komm mal ran, bam, bam, bam, weil ich bin dran. Alles, was ich hatte, hab ich mit Brüdern geteilt. Guck dich auf, meine Jungs stehen hinter mir, sind bereit. Abgefuckte City beißen dich wie ein Pitch, ich sitz im Benz während deinem. Olle, wie sie da Antonel dich und zeigt dabei. Olle, olle, wie wieder ein Dribbel durch an ihm vorbei. Olle, olle.